Die Nachricht von den Goldfunden auf den Terrassen der Sierra Nevada durcheilt wie ein Lauffeuer Kalifornien und den nordamerikanischen Kontinent. Abenteuerliche Gerüchte von unvorstellbaren Schätzen schwirren durch die Welt. Man lauscht ihnen und glaubt ihnen. In New York und St. Louis, in Buenos Aires und Liverpool, in Bremen und Genua, Hamburg und Le Havre. Und von allen Richtungen der Windrose brechen sie auf. Abenteurer und Hungernde, Geldgierige und Verzweifelte, die Starken und der Abschaum der Welt. Ein Kaffeehaus in New York. Hello, Boy. Noch nicht in Kalifornien? Will gerade dorthin. Bin zu alt für solche Schießereien. Fürs Glück ist niemand zu alt. Habt ihr gehört, dass Sutter sich ein goldenes Haus gebaut hat? Ja, er lebt wie ein Kaiser. Er reitet auf einem weißen Pferd. Sein Sattel ist aus Gold, der Zaum ist aus Gold, die Steigbügel, die Sporen, alles aus Gold. Selbst die Hufe seiner Pferde sind aus Gold. Gentlemen, gehen wir dem alten Sutter helfen, das Gold aus der Erde kratzen. Auf, Jungens, auf nach Kalifornien. Viel Geld und Gut hat man mir erzählt, gibt's am blauen Sacramento. Blau, weiß, blau, von Kalifornien, das nennt ihr wohl zur Heldigung in dem Welt auf Sacramento. Meine Herren, wenn euch der ganze Dreck am Halse steht, Kalifornien, Kalifornien. Meine Herren, wenn euch der letzte Dollar aus der Nase geht, Kalifornien, Kalifornien. Wenn das riesengraue Elend an der Kehle euch sitzt, wenn ihr arbeitet und schuftet, bis ihr blutet oder schwitzt und ihr hungert dort und habt kein Geld, Mann. Ja, was gibt's dann noch auf der Welt, Mann, für euch? Ja, dann auf, Jungens, auf nach Kalifornien. Viel Geld und Gut hat man mir erzählt, gibt's am blauen Sacramento. Blau, weiß, blau von Kalifornien. Das brennt hier voll zu Helden und in der Welt auf Sacramento. Meine Herren, wenn ihr auf Ehre und auf Geltung steht, Kalifornien, Kalifornien. Meine Herren, wenn euch der Sinn nach etwas Hohem steht, Kalifornien, Kalifornien. Wenn ihr wollt, dass euch kein anderer kommandiert oder neppt, wenn ihr selber mal ans Fett wollt, ja, da hilft nur ein Rezept, nur der Erste zu sein in der Welt, Mann. Dazu brauchst du nichts als etwas Geld, Mann, nur Geld. Darum auf, Jungens, auf nach Kalifornien. Viel Geld und Gut hat man mir erzählt, gibt's am blauen Sacramento. Ja, weißt du, von Kalifornien. Sie auf, Kapitän. Der Abschaum der Welt liegt auf ihren Feldern wie Schwärme von Heuschrecken. Aus allen Ecken der Welt ist dieses Gesindel hervorgekrochen wie Schlangen und Nattern. Die Welt windet sich im Hitzfieber des Goldrauschs. Und Sie sitzen da und träumen. Ich, Johann August Sutter, habe ein Land aufgebaut, größer als die Schweiz. Ich war der reichste Mann der Welt und entdeckte auf meinem Grund und Boden das größte Goldlager der Welt. Jetzt bin ich ein Bettler. Warum? Weil das größte Goldlager der Welt auf meinem Grund und Boden entdeckt wurde. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin müde und kann nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht, denn ich verstehe die Welt nicht mehr. Dieses Jammern hat doch keinen Zweck. Seien Sie ein Mann. Ich will mein Recht. Es muss doch ein Recht geben. Ja. Wenden Sie sich nach Washington. Die Nordamerikanische Union ist verpflichtet, Ruhe und Ordnung in Kalifornien zu sichern. An Bord des amerikanischen Kriegsschiffes Stars and Stripes in der Bay von San Francisco. Soldaten des Freien Armeen, ihr wisst, welche Aufgaben eurer warten. In Kalifornien herrscht die Anarchie, Mord und Gewalttat ist an der Tagesordnung. Jeder Rechtsanspruch amerikanischer Bürger auf Land und Besitz wird mit Füßen getreten. Das Land liegt im Goldfieber. Soldaten des Freien Amerika, wir werden die staatliche Autorität gegenüber dieser Herde von Goldgräbern sichern. Jeder Soldat erhält eine Soldzulage von $20 täglich. Dein freies Amerika geht mich einen Dreck an! Einen Dreck! Jungs, $20 täglich will dieses freie Amerika uns zahlen. Oben in den Goldfeldern verdient jeder fleißige Mann bis zu $100 täglich. Bis zu $100! Also vorwärts, Leute, legt die Meuterer in Eisen. Jungs, überlassen wir das Kriegsschiff Stars and Stripes seinem Schicksal. Gehen wir in die Goldfelder. Bravo! Go on! Blow! Auf Suters Feldern liegt heuschreckengleich der Abschaum der Welt. Die Fluren sind verwüstet. Ställe und Scheunen beherbergen Goldgräber. Indianer und Kanaken, Arbeiter und Wachsoldaten haben sich in die Berge verlaufen und schürfen Gold. Suter flieht vor der Zerstörung auf seine abgelegenen Farmen und überlässt Neu-Helvetien seinem Schicksal. Hier oben ist noch Ruhe. Hier arbeiten noch einige Indianer und Kanaken, die sich dem Einfluss der Mission noch nicht ganz entzogen haben. Pater Gabriel vom Kloster San Antonio bemüht sich darum, dem Kapitän Suter neuen Lebensmut einzuflößen. Lassen Sie mich. Ich habe den Glauben an die Menschen verloren. Kapitän, ich habe noch einigen Einfluss bei den Indianern der östlichen Stämme. Ich kann Ihnen noch Arbeiter verschaffen. Zu spät, Hochwürden. Diese Arbeiter werden Schnaps trinken und Gold graben. Sie werden den Schnaps fürchten, wie den Teufel, und werden ihr Seelenheil höher schätzen als eine Handvoll Gold. Gott und Gold. Tausende kommen ins Land. Jeden Tag werden es ein paar hundert mehr. Sie werden Gold finden, aber weiter nichts. Und Gold kann man nicht essen. Produzieren Sie weiter, Kapitän, und verkaufen Sie Ihre Produkte den Golddiggern. Soll ich Ihnen 100 Indianer als Arbeiter auf Ihre Farm schicken? Tun Sie es, Hochwürden. Tausende von Goldgräbern durchziehen das Land. Die verwüsteten Felder geben keine Erträgnisse. Die riesigen Viehherden sind zerstreut. An Wegen und Ecken faulen die Kadaver. Ein Golddigger schoss einen prachtvollen Zuchtbullen ab, weil ihm das Rostbeef zum Frühstück fehlte. Der einzige Mann, der noch Lebensmittel in Kalifornien produziert, ist der Kapitän Suter. Ein ungeheurer Wucher mit Nahrungsmitteln beginnt und von Tag zu Tag wächst Kapitän Suters Einfluss. Die Goldgräber bringen ihr Gold in die Kontore Johann August Suters. Drängen Sie nicht! Einen Moment Ruhe! In Anbetracht der schwierigen Wirtschaftslage hat Kapitän Suter sich gezwungen gesehen, den Preis für ein Ei auf $38 heraufzusetzen. Das Pfund Mehl kostet ab heute $112. Rindfleisch können wir zum Preise von $200 für das Pfund weiterliefern. Aber es sind nur beschränkte Vorräte da. Und immer noch schwillt der Strom der Goldsucher an. Allein im Jahre 1851 landen 248 Schiffe in der Bay von Yerba Buena, jenem Meerbusen, der plötzlich Bay von San Francisco heißt. Tagtäglich landen auch Schiffe in New York und Hunderttausende treten den Marsch nach dem Westen an. Und 30.000 starben in den Steppen Oklahomas und die Fluten des Missouri schluckten 1.000 Mann. Eis und Schnee der Rocky Mountains und das Fieber Alabamas und von Hunderten kam immer doch nur einer an. Wer hilft sie, die Erstickten in den Stürmen Colorados, deren Gräber niemand kennt als Geier und Schakal? Die Gebeine der Verwesten in der Einsamkeit der Wüste sind die nächsten Meilenstein und sicheres Liegemahl. Die einen sagen Westen und die anderen sagen Kalifornien. Und in aller Augen brennt die Wüstegier nach Gold. Sie alle wissen, Glück und Frieden gibt es nur für jeden, denn durch seine Hand der gute, blanke Dollar rollt. Ich, Johann August Sutter, bin um meine Mühe und Arbeit, die mir mein Glück und meinen Frieden schaffen sollten, betrogen worden von denen, die ebenfalls ihr Glück und ihren Frieden aufbauen wollten. Ich bin bestohlen worden und verlange mein Recht. Ich erhebe Klage gegen die Einwohner Kaliforniens. Ich verklage 17.221 Einzelpersonen, die sich auf meinen Pflanzungen niedergelassen haben, auf Räumung und Schadenersatz. Ich verklage die Städte San Francisco, Sacramento, Venezia, Rio Vista und Fairfield auf eine Summe von $200 Millionen, weil diese Städte erbaut sind auf Grund und Boden, der mir gehört. Ich verklage den Staat Kalifornien auf Zahlung von $25 Millionen für die Aneignung der Mühlen, Straßen, Kanäle und Häfen, die ich gebaut habe. Ich erhebe Klage gegen die Bundesregierung in Washington und verlange $50 Millionen als Schadenersatz, weil die Regierung bei der Entdeckung der Goldfelder nicht imstande war, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ich verlange meinen Anteil an allen bis heute ausgegrabenen Goldschätzen. Ich verlange mein Recht.